Kundgabe 6078. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.10.1954. Gesegnete Weinbergsarbeit. Hausvater. Sorge. Eine gesegnete Weinbergsarbeit werdet ihr ausführen mit meiner Unterstützung, so ihr willig seid, mir zu dienen und an der Erlösung der Seelen mitzuarbeiten vor dem Ende. Der ernste Wille zu dieser Mitarbeit ist selbst schon Kraft, denn da ich Knechte brauche, die freiwillig in meinen Dienst treten und diese sehr rar sind, so wende ich auch den wenigen die Kraft zu, ihren Willen zur Tat werden zu lassen, auf dass sie nicht mutlos werden und sich wieder von dieser Mitarbeit zurückziehen. Und darum werden sie mir immer eifriger dienen wollen, je mehr Erfolge sie sehen in ihrer Tätigkeit. Gegen Ende aber werden sie nicht von großen Erfolgen reden können. Dann aber sind sie schon meine Mitarbeiter geworden, die ihren Dienst nimmermehr aufgeben. Denn dann erkennen sie auch die Ursache der Abwehr der Menschen. Sie wissen um die große geistige Finsternis und um die Zeit des Endes, die nun immer deutlicher hervortritt. Jeder Einzelne von euch aber bekommt seine Arbeitsstätte zugewiesen. Jedem Einzelnen wird ein Pflichtenkreis zugeteilt, in dem er wirken soll und auch kann. Und es wird seine Tätigkeit nicht vergeblich sein, weil sie am Ende ganz besonders dringend ist zur eigenen und der Mitmenschen Kräftigung im Glauben. Nur ein bewusster Gottesdienst wird Kraft geben in dieser Zeit. Und es muss ganz besonders die Bindung bestehen bleiben zwischen den Menschen und der geistigen Welt. Sie dürfen mich nicht ausschalten, sondern sie müssen mir eng verbunden bleiben, und diese Einstellung wird auch immer ein mir dienen wollen zur Folge haben. Die Welt mit ihren Anforderungen wird zwar an euch herantreten und eure ganze Kraft, euren ganzen Widerstand erfordern. Doch auch diesen werdet ihr nicht zu leisten vermögen ohne meine Unterstützung. Nur mit meiner Hilfe werdet ihr allen Anforderungen gerecht. Nur ich kann euer Erdenleben in erträgliche Bahnen lenken. Nur ich kann euch geben, was ihr bedürfet, um standzuhalten in der schwersten Zeit eures Lebens. Doch ihr werdet standhalten, die ihr mir dienen wollet. Denn ich vergelte euch wahrlich eure Dienstwilligkeit mit großer Kraftzufuhr, so dass ihr auch dieser Zeit mit Ruhe entgegensehen könnet und nicht zu fürchten brauchet, dass ihr versaget. Euer Hausherr sorget wahrlich recht für euch, solange ihr als treue Knechte bereit seid, mitzuhelfen in großer geistiger Not. Amen.